ist alleine, Freude nein, das kennt er nicht. Er ist schon so weit, sucht Freunde übers Internet. Sie geben ihm das, was er braucht, ein bisschen Frieden. Ja, sie nehmen ihn als Menschen wahr mit Stärken und Gefühlen. Doch fährt der Rechner runter, kriecht die Angst hervor vor Schule, Vater, Freunde, alle hassen ihn seit Jahren schon. Wenn die Treppe knirscht und schon die Teller knallen, sein Vater in sein Zimmer tritt und schon die Fäuste ballt. Unten hört er seine Mutter weinen, doch dann gibt's Backpfeifen. Links, rechts, schlechte Noten, falsche Freunde, miese Zeiten. Und so läuft es jedes Mal, Tag für Tag. Und seine Seele färbt sich rabenschwarz. Die Welt um ihn herum entfernt sich immer mehr. Und seine Welt bricht in sich zusammen, die Hand schließt sich um Dads Gewehr. Er steht auf, schließt die Augen fest, atmet ein, atmet aus, damit der Finger ruhiger sitzt. Er denkt nach, wer hat ihm das alles eingebrockt? Die Treppe knirscht, er tritt die Waffe weg von seinem Kopf. Und jeder will helfen, und keiner will helfen. Und jeder will reden, und keiner will reden. Und jeder will suchen, und selbst nichts versuchen. Und plötzlich lässt die Welt dich im Stich, denn voller Blut, Holzsplitter auf dem Boden. Er hört das Keuchen, warme Stimmen von weit her geflogen. Er lädt nach, geht zur Tür, legt die Waffe weg, als er sieht, welche Wahrheit sich jetzt in sein Blickfeld drückt. Sie blickt hoch zu ihm, die Augen leer und ohne Kraft. Dann schläft sie ein, ohne Schrei, ruhig und sanft. Mann, das kann nicht sein, nein, Mann, das wollte er nicht. Bitte bleib bei mir, bitte, oh Gott, ich liebe dich. Er zuckt zusammen und die Zeit stoppt, der Atem fehlt. Alles dreht sich, nichts bewegt sich, er spürt, wie seine Welt vergeht. Und er geht nach unten, dort erschießt er seinen Vater. Er sieht nur noch schwarz und diese Menschen vor dem Fenster. Er geht raus, verliert die Kontrolle, schießt und genießt die Rolle. Endlich steht er dort, wo er wollte, er strahlt wie die Sonne. Und blaues Licht kündigt sich an, er ist eingekesselt. Er richtet sich selbst, verlässt die Welt, lächelt. Jeder will helfen und keiner will helfen. Und jeder will reden und keiner will reden. Und jeder will suchen und selbst nichts versuchen. Und plötzlich lässt die Welt dich im Stich, denn jeder will helfen und keiner will helfen. Und jeder will reden und keiner will reden. Und jeder will suchen und selbst nichts versuchen. Und plötzlich hast du nichts, nichts. Die Welt nicht zum Feind. Du bist gut so, glaub mir. Oder willst du so enden wie dieser Typ aus der Geschichte hier? Oder der aus Erfurt oder Winnenden, hä? Huh?